Vater im Himmel, Father in heaven, wir erheben deinen Namen. We lift your name on high. Du bist so wunderbar. You are so wonderful. Und wir, Herr, wir loben dich, dass wir da zusammenkommen dürfen. And we praise you that we can come together. Und wir beten, rede du zu uns. And we ask you to speak to us. Setz uns frei. Set us free. Erfüll uns du mit deinem Geist. Fill us with your Holy Spirit. Und Herr, verwende du mich. And Lord, use me. Herr, rede einfach durch mich. Speak through me. Danke, Herr, in deinem Namen. Thank you, Lord, in your name. Amen. Amen. Vor einiger Zeit, a little while ago, da ist es mir im Christsein nicht ganz so gut gegangen. I wasn't doing so well. Ungefähr 6 bis 8 Wochen About ist es her. 6 to 8 weeks. Und das ist einfach, um Jesus die Ehre zu geben. And this is only to give the glory to Jesus. Und zu zeigen, ganz kurz, wie Gott auf wunderbare Weise unter uns wirkt. And to show you how God does wonderful things in our midst. Eine, die Rebecca, glaube ich, war es. I think Becky. Ich weiß gar nicht, ob du dir bewusst bist, aber die Rebecca hat einen Link verschickt. I don't even know if you're aware of it, but she sent a link. Mit einer sehr kurzen Botschaft. With a very short message. Und die Botschaft hat geheißen, Christus in uns. And the message was Christ in us. Und ich habe das gehört. And I heard it. Und es hat mich so getroffen. And it really touched me. Und ich bin raufgegangen in mein Zimmer. And I went to my room. Und ich bin einfach im Dunkeln gesessen. And I sat in the dark. Für Stunden. For hours. Und habe Gottes Gegenwart neu erleben dürfen. And I experienced God's presence in a new way. Und hat sich wirklich was bewegt in mir. And something really moved inside of me. Und deshalb rede ich heute drüber. And this is why I'm speaking on it tonight. Und es ist genial. And it's amazing. Und ich freue mich. And I'm really glad. Ich muss noch ganz kurz meine Verlobte grüßen, das darf ich nicht vergessen. I have to greet my fiancée. Sie ist gerade in Boston. She's in Boston. Jetzt gerade in Kolumbien, aber sie wird die Botschaft hören. Right now she's in Colombia, but she's going to hear this message. Okay, und ich muss sie auch am Abend grüßen, so in der Früh. And I have to greet her in the evening like I did this morning. Okay. Hallo Schatzi. Hi sweetie. Ich liebe dich. I love you. Und ich freue mich schon so, wenn wir uns bald sehen. And I can't wait till we see each other again. Okay, also hör gut zu. So, listen carefully. Manchmal bin ich über mein eigenes Verhalten. Sometimes I'm thinking about my own behavior. Ja, und ich bin ziemlich frustriert. And I'm frustrated about it. Und ich finde nicht die Kraft, irgendwie die Sündhaftigkeit in mir zu überwinden. And I don't find the strength in me to overcome my sinfulness. Und ich habe eine gewisse Vorstellung davon, wie ich als Christ leben soll. And I have a certain imagination what it is to live like a Christian. Aber ich bin überhaupt nicht dazu in der Lage dann. But I am not in any way in the condition to do this. Ich habe dann einen bestimmten Standard, dem ich gerecht werden möchte. I have a certain standard that I want to hold to. Und wenn ich diesen Standard nicht erreiche, and if I don't fulfill this standard, dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht okay bin. Then I have the feeling that I'm not okay. Und mir fehlt irgendwie die Freude und die Kraft als Christ. And I don't have the joy and the strength as a Christian. Und manchmal fühle ich mich deshalb fern von Gott und fern von anderen Menschen. And at times that's the reason I feel far from God and far from people. Und vielleicht bin ich der Einzige, dem es manchmal so geht. And maybe I'm the only one that this happens to. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es einigen unter uns auch manchmal so geht. But I'm sure that there are people in our midst today that this happens to as well. Oder vielleicht sitzt du heute gerade da und dir geht's genauso. Or maybe you're sitting here tonight and you're feeling the same way. Du bist frustriert über dein Fehlverhalten. You're frustrated about your wrong behavior. Bist irgendwie in einem Stadium zwischen Resignation und Hoffnung. You're in a stage somewhere between resignation and hope. Aber die Hoffnung wird immer wieder zerschlagen, wenn du ja was tust, wovon du weißt, dass es nicht richtig ist. But the hope slowly fades as you do things that you know are not right. Vielleicht hast du auch bestimmte Dinge in deinem Leben, an denen du festmachst, wie es dir als Christ geht. And maybe you do certain things in your life that make you feel confident as a Christian. Und demnach auch, wie Gott zu dir steht. And how God sees you. Zum Beispiel. For example. Wenn ich im Job erfolgreich bin, dann bin ich okay. If I'm successful at work, then I'm okay. Wenn ich es schaffe, täglich in der Bibel zu lesen und zu beten, dann bin ich okay. If I manage to read the Bible and pray each day, then I'm okay. Wenn ich es schaffe, mit meiner Sexualität richtig umzugehen, dann bin ich okay. If I know how to handle my sexuality right, then I'm okay. Wenn ich lieb bin und anderen helfe und meine eigenen Bedürfnisse zurückstecke, dann bin ich okay. When I'm nice to people and friendly and I leave my own desires behind, then I'm okay. Kurz gesagt, wenn du bestimmte Dinge tust oder nicht tust, dann ist die Welt für dich in Ordnung oder eben auch nicht. If you do certain things or not do certain things, then the world is fine. Wisst ihr, was das Problem dabei ist? But do you know the problem with that? Du lebst in ständigem Leistungsdruck. You live under constant performance pressure. Du musst ein gewisses Verhalten an den Tag legen. You have to live a certain way during the day. Und du musst einen bestimmten Standard erfüllen. And you have to fulfill a certain standard. Weil sonst denkst du, du bist nichts wert. Otherwise you don't think you're valuable. Du willst vor Gott und Menschen okay sein und angenommen sein. You want to be okay before God and before people. Und du versuchst dir dieses Angenommensein durch dein Verhalten irgendwie zu verdienen. And you try, you attempt to get this acceptance through your performance, your behavior. Und ich glaube mir, das ist, ich weiß, wovon ich spreche. And I think I know what I'm talking about. Ich ertappe mich selber immer wieder dabei, I always catch myself, dass ich versuche, einen bestimmten Standard zu erfüllen, trying to keep up a certain standard, um vor Gott und Menschen gut dazustehen. To look good in front of God and people. Und ich bin immer wieder überrascht, wie tief das in mir drin ist. And I'm always surprised how deep that goes in me. Das Gute dran ist, the good thing is, wir sind mit dem Thema nicht alleine. We are not alone in this struggle. Menschen in allen Zeitaltern und sozialen Schichten of all, periods of time, all social backgrounds, haben sich bemüht, Wege zu finden, sich selber zu verbessern. Have tried to find ways to better themselves. Ohne Erfolg. Without success. Und ein gutes Beispiel, das wir uns halt anschauen möchten, and a good, example that we're gonna look at, ist im Galaterbrief. Is in Galatians. Die Galater. The Galatians. Die Galater haben das Evangelium gehört. The Galatians heard the gospel. Und sie waren begeistert. And they were so excited. Sie waren befreit. They were set free. Sie waren voller Freude in ihrer neuen Beziehung zu Gott. They were full of joy with their new relationship with God. All diese alten Gesetze, ihre Götter anzubeten und in Angst zu sein, all of these, old ways, living in fear of their gods, das war vorbei. It was gone. Die Fesseln waren weg. The chains dropped. Sie konnten jubeln. They could rejoice. Ist es nicht gewaltig? So wie wir heute vorher konnten jubeln. Just as we rejoiced before. Aber es hat nicht lange gedauert. But it didn't last long. Weil da sind ein paar Leute gekommen. Because some people came to them. Und die haben ihnen Folgendes gesagt. And they told them following. Natürlich ist Jesus wichtig. Of course, Jesus is important. Aber wenn ihr Gott wirklich ehren wollt, but if you really want to honor God, dann solltet ihr euch beschneiden lassen. Then you should get circumcised. Wenn ihr Gott wirklich ehren wollt, if you really want to honor God, dann solltet ihr nicht mehr mit euren ungläubigen Freunden essen. Then you should not eat with non-believing people. Wenn ihr Gott wirklich ehren wollt, if you really want to honor him, dann solltet ihr die jüdischen Gesetze befolgen. Then you should follow the Jewish laws. Aus meiner Sicht ist es sehr unwahrscheinlich, in my opinion, it is improbable, dass irgendjemand hier auf die Idee kommt, that anybody here would come to the idea, sich aus religiösen Gründen beschneiden zu lassen. To get circumcised because of religious matters. Oder? Or? Gut. Aber wie wär's damit? But how about this? Wenn du ein entschiedener Christ bist, when you are, a committed Christian, dann solltest du wirklich jeden Tag in der Bibel lesen. Then you should read in your Bible und beten. Every day and pray. Dann solltest du regelmäßig von Jesus reden. You should talk about Jesus every day. Dann solltest du großzügig und mit Freude geben. You should be generous and give cheerfully. Und du solltest wirklich immer freundlich sein und dich einwandfrei verhalten. And you should always be kind and act right. Fühlst du einen Druck in der Brust? Do you feel pressure inside? Macht ordentlich Druck, oder? Verunsichert dich? Do you feel unsure now? Gut so. It's good. Den Galatern ist es genauso gegangen. Because it happened to the Galatians as well. Sie waren verunsichert. They were uncertain. Sie haben begonnen, sich diesen Regeln unterzuordnen. They started to submit to these rules. In Angst. In fear. Und sogar Petrus, and even Peter, der einer der engsten Jünger von Jesus war, one of the closest disciples to Jesus, hat unter dem Druck von Menschen, von anderen Judenchristen, he was deceived by other Jewish Christians, und er hat begonnen, diese Regeln zu beachten. And he started to keep these laws, zurückzugehen zu diesen Regeln. To go back to these laws, und hat aufgehört, gemeinsam mit seinen nicht-jüdischen Freunden zu essen. And he decided not to eat with his Gentile friends. Als Paulus das gesehen hat, and as Paul saw this, hat er Petrus vor allen anderen zurechtgewiesen und hat ihm Folgendes gesagt. He rebuked Peter in front of everyone and said, du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nicht-Jude zu leben. If you, though a Jew, take the freedom to live like a Gentile and not like a Jew, wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? How can you force the Gentiles to live like Jews? Nächste Folie bitte. Es stimmt, unserer Herkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder wie die Menschen heidnischer Abstammung. We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. Und jetzt kommt's. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Christ Jesus. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften, Klammer auf, oder irgendwelcher Regeln vor Gott gerechter. Because by works of the law or by following the rules, no one will be justified. Versteht's mich nicht falsch. Don't get me wrong. Bibel lesen. Reading the Bible. Zu Gott beten. And to pray. Von Jesus erzählen. To speak about Jesus. Zu anderen freundlich sein und ihnen helfen. To be kind to others and to help people. Das sind herrliche Dinge. These are great things. Wunderbare Dinge. Wonderful things. Das große Problem und der fatale Irrtum, but the big problem and the fatal error, liegen darin, dass wir diese Dinge allzu oft zur Bedingung für Gottes Liebe machen. Is that we make these things conditions for God's love. Für uns selbst, for ourselves, aber auch für andere. But also for others. Wir beurteilen nach diesen Dingen ganz oft. We judge according to these things very often. Wenn wir das tun, and when we do this, dann ist unser Leben leer, then our lives become empty, und anstrengend, and difficult, und es hat keine Kraft, and we have no strength, weil wir mit diesen guten Taten versuchen, uns Gottes Liebe zu verdienen. Because through these good works we try to earn God's love. Und wir scheitern. And it doesn't work. Wisst ihr warum? Do you know why? Weil Gottes Liebe zu uns nicht an unser Verhalten gebunden ist. Because God's love doesn't depend on our behavior. Wir sind nicht gerecht oder ungerecht vor Gott durch das, was wir tun oder nicht tun. We are not righteous before God through what we do or what we don't do. Und deshalb besteht unser Leben als Christen auch nicht darin, uns zu bemühen, besser zu werden. And that's why the Christian life is not about being better. Vielleicht sagst du jetzt, maybe you're saying, passt. It's fine. Interessiert mich nämlich eh alles nicht. Doesn't really interest me. Bibel, Gott, ist mir wurscht. The Bible, God, I don't care. Also ich werde da nie gesetzlich werden, keine Angst. I will never be legalistic. Aber wart mal. But wait. Auch du tust Dinge in deinem Leben. Even you do things in your life. An denen du festmachst. That you hold to. Und deinen Wert danach ableitest. And you get your worth from it. Ich möchte nur ein paar Beispiele aufzählen. I'll give you a few examples. Wenn ich beim anderen Geschlecht gut ankomme, if I score with the opposite sex, dann bin ich wertvoll. Then I'm somebody. Wenn ich gut in der Schule bin oder an der Uni, if I'm good in school or at college, dann bin ich wertvoll. Then I'm valuable. Ja, wenn ich gut im Sport wenn ich gut ausschaue, if I look good or good in sports, oder wenn ich sehr demütig bin, or if I'm really humble. Wisst ihr, wir alle haben das gleiche Problem. Do you know, we all have the same problem. Du kommst da nicht aus. You don't get away with it. Jeder macht das. Everyone does this. Jeder macht das. Everyone. Wir versuchen etwas zu tun, um okay zu sein. We do something in order to be okay. Entweder vor anderen Menschen, either through other men, vor Gott, or before God, oder vor uns selber, or before ourselves. Jeder macht das. Everyone does this. Aber ich bin so froh. But I am so glad. Und ich preise den Herrn. And I praise the Lord. Dass das Christentum anders ist. That Christianity is totally different. Und deshalb stehe ich heute da. And that's why I'm standing here. Und ich möchte weiterlesen. And I'd like to read further. Und Paulus sagt, worum es eigentlich geht. And Paul talks about what it's really about. Und er sagt, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. For through the law I died to the law, so that I might live to God. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ich liebe diese Verse so sehr, dass ich sie nochmal lesen werde, von einer anderen Übersetzung. I love this verse so much that I'm going to read it again, but from a different translation. Weil ich finde, sie sind sehr tief. Because I think it's very deep. Aber diese Übersetzung ist genial. Ich habe eine Übersetzung gefunden, die heißt The Message. I have found a translation, it's called The Message. Und ich habe sie ins Deutsche übersetzt. And I have translated into German. Okay. Bereit? Ich habe versucht, Regeln einzuhalten und habe mich abgestrudelt, um Gott zu gefallen. Aber es ging nicht. I tried keeping the rules and working my head off to please God, but it didn't work. Also habe ich aufgehört, ein Mann des Gesetzes zu sein, um ein Mann Gottes zu werden. So I quit being a lawman so that I could be God's man. Das Leben von Christus hat mir gezeigt, wie es funktioniert und ermöglicht mir, so zu leben. Christ's life showed me how and enabled me to do it. Ich habe mich komplett mit Christus identifiziert. I have identified myself completely with him. In der Tat wurde ich mit Christus gekreuzigt. Indeed, I have been crucified with Christ. Und mein Ego ist nicht mehr im Zentrum. My ego is no longer central. Es ist nicht mehr wichtig, dass ich vor euch gerecht dastehe oder ihr eine gute Meinung von mir habt. It is no longer important that I appear righteous before you or have your good opinion. Und ich muss Gott nicht mehr mit irgendetwas beeindrucken. And I am no longer driven to impress God. Christus lebt in mir. Christ lives in me. Das Leben, das ihr mich leben seht, ist nicht meines. The life you see living in me is not mine. Sondern es wird gelebt durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. But it is lived by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Okay, wie können wir das verstehen? How can we understand this? Ich möchte euch eine Illustration zeigen. I would like to show you an illustration. Bitte nächste Folie. Sagen wir sind Laternen. Let's say that we are lanterns. Du und ich. You and I. Oder wir alle. All of us. Wir sind alle unterschiedlich gemacht. We are all made differently. Verschiedene Farben. Different colors. Verschiedene Muster. Different patterns. Aber was uns verbindet, ist, dass wir Laternen sind und für einen bestimmten Zweck gemacht. But what connects us is that we are lanterns and we are made for a specific purpose. Eine Laterne ist ein Gefäß für Licht. A lantern is a vessel for light. Die Laterne kann nicht selber Licht produzieren. The lantern cannot produce light on its own. Und wir können nicht selber strahlen. And we cannot radiate by ourselves. Auch wenn wir uns noch so bemühen. Even if we try hard. Deshalb ist Christus am Kreuz gestorben. That's the reason why Christ died on the cross. Und er ist auferstanden, um unser Licht und unser Leben zu sein. And rose from the dead so that he could be our light and our life. Das heißt, er bietet sich selbst als unser Licht und unser Leben an. That means he offers himself as our light and our life. Unser altes Leben gibt's nicht mehr. Our old life is no more. Unser Ego ist nicht mehr im Zentrum. Our ego is no longer central. Sondern Jesus lebt in uns und durch uns. But Jesus lives in us and through us. Er ist nicht gekommen, um unser altes Leben aufzupolieren. He didn't come to polish up our old life. Er hat nicht gesagt, da hast du Laternenpolitur. He didn't say, here's some lantern polish. Sondern er ist gekommen, um selbst unser Leben zu werden. But he came to be our life himself. Und jetzt kommt der beste Teil. And now the best part. Ist das Beste, weil ich sehe mich da drin. Because I see myself here. Selbst eine dreckige Laterne leuchtet noch recht schön, wenn Licht rausstrahlt. Even a dirty lantern can shine if there is a light inside. Und der dreckigste Sünder und der kaputteste Mensch kann von Christus erleuchtet werden. And the most vile sinner can be lit with the light of Christ. Und wird nach und nach von innen nach außen befreit und verändert. And we are being transformed from the inside, little by little. Amen. Amen. Aber eine Laterne ohne Licht. But a lantern without light. Selbst wenn sie schön sauber ist. Even if it's beautiful and clean. Ist für nichts. Does nothing. It's für nichts. It's good for nothing. Genauso wie der scheinbar beste Mensch. Just like the best person. Ohne Christus. Without Christ. In Gottes Augen verloren ist. In God's eyes, this person is lost. Und so schreibt der Apostel Johannes auch. And so the Apostle John wrote. Wer den Sohn hat, wer Christus hat. He who has the Son, he who has Christ. Der hat das Leben. He has life. Aber wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. And whoever doesn't have the Son doesn't have life. Was jetzt? What now? Ich möchte heute eine Frage stellen. I'd like to ask you a question. Wirst du von außen gezwungen oder bist du von innen befreit? Are you forced by something external or are you set free inwardly? Wirst du von deinem Bemühen, okay zu sein, getrieben und versklavt? Will you be driven by your desire to be accepted and will it make you a slave? Versuchst du immer noch ein guter Mensch zu sein? Do you try to be a good person? Ohne Christus? Without Christ? Oder lebst du wie Christus in dir und durch dich lebt? Or do you experience how Christ lives in you and through you? Vielleicht bist du heute erschöpft. Maybe you're exhausted today. Und vielleicht hast du das Gefühl, du kannst nicht mehr. Maybe you have the feeling you can't make it anymore. Dann möchte ich dich einladen, mit mir zu beten. Then I would like to invite you to pray with me. Sag einfach zu Gott, wie es dir geht. Tell God how you're doing. Lass uns beten. Let's pray. Herr Jesus Christus. Lord Jesus Christ. Ich kann nicht mehr. I can't handle it anymore. Ich habe versucht, mich selber zu verbessern. I have tried to improve myself. Aber es geht nicht. But it doesn't work. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist, um mein Leben zu sein. Dear Jesus, thank you for coming to be my life. Es tut mir leid, dass ich dich nicht mein Leben habe sein lassen. I am sorry that I didn't allow you to become my life. Jesus Christus, lebe du dein Leben durch mich. Jesus Christ, come and live your life through me. Lebe du dein Leben zu 100% durch mich. Live 100% through me. Befreie mich. Set me free. Von innen. From the inside. Dass mir nicht mehr wichtig wird, was andere von mir denken. That it's no longer important to me what others think about me. Befreie du mich, Herr, sei du mein Leben. Set me free and be my life. Im Namen Jesu. In Jesus name. Amen. Amen. Und vielleicht bist du heute hier. And maybe you're here. Und du hast Jesus noch nie als deinen Retter angenommen. And you've never received Jesus Christ as your personal savior. Und Gott hat zu dir gesprochen. And God has spoken to you. Und du hast einfach erkannt, dein Leben kann so nicht weitergehen. And you have recognized that your life can't go on like this. Du hast es einfach satt. You've had enough. Du willst nicht mehr. You don't want to go on like this. Vielleicht sehnst du dich nach Versöhnung mit Gott. Maybe you long for reconciliation with God. Bete mit mir. Pray with me. Herr Jesus Christus. Lord Jesus Christ. Ich kann nicht mehr. I can't. Es tut mir so leid, dass ich ein Leben gelebt habe, als ob es dich nicht gäbe. I am so sorry that I've lived a life as though you don't exist. Danke, dass du gekommen bist. Thank you that you came. Am Kreuz gestorben bist. And died on the cross. Dass du mein Leben sein willst. That you want to be my life. Komm in mein Leben. Come in my life. Erfüll mich. Fill me. Verändere mich. Change me. Lebe du dein Leben durch mich. Live your life through me. Danke. Thank you. Im Namen Jesu. In Jesus' name. Amen.